Chrysalt, Kurt Haas, Henrik, Karl Box, Orant, Hans Mahnke. Musik Rolf Unkel. Ton und Schnitt Walter Jost und Ingeborg Hasse. Funkbearbeitung und Regie Leopold Lindberg.